Molto ufficialmente un cordiale benvenuto a tutti da parte dell'AFI per questa mattinata di convegno sulla formazione continua aziendale e le sue difficoltà, la quantificazione di questo fenomeno. Due brevi parole di presentazione. È chiaro che le trasformazioni del mercato del lavoro stesso negli ultimi decenni rendono necessaria una formazione continua di qualità. In un sistema strutturato come quello italiano, in cui prevalgono le medie e piccole imprese, la diffusione del diritto alla formazione, chiaramente, come gli addetti ai lavori sanno, incontra difficoltà nell'essere messo in pratica. Chiaro, perché l'agente sindacale è meno presente, può meno rivendicare il diritto dei lavoratori alla formazione continua e quindi è un problema. Stamattina il fenomeno verrà illustrato, analizzato, quantificato a cura di Werner, quindi ritengo sarà una mattinata proficua per fare un po' il punto di questo fenomeno. Inutile dire, e credo che tutti ne siano consapevoli, che in un decennio di stasi, se non di declino, come si è detto a più riprese, della economia nostra nazionale e del ruolo del nostro paese nella continua competitività globale, un riposizionamento delle capacità professionali verso l'alto, che si ottiene solo con una formazione continua di qualità, è indispensabile per una tutela maggiore del lavoratore, ma anche per un ruolo più presente dell'economia italiana nel campo internazionale. Il nostro paese, al di là di tutto, sta scivolando nelle seconde file, paese di produzione, di esecutività di altri attori di ben maggiore prestanza nell'orizzonte internazionale. Quindi il tema della formazione direi che è fondamentale per una migliore qualità lavorativa e di conseguenza della vita dei lavoratori, delle imprese naturalmente, dell'economia tutta nei prossimi anni. Ancora grazie per la vostra presenza e un augurio di una proficua mattinata. Grazie. Ja, guten Morgen auch meinerseits. Buongiorno a tutti. Wir sind ein erlesener Kreis, habe ich gesehen. Ich glaube, dass das auch ein Vorteil ist für die Diskussion zu diesem Thema. Es ist so, dass sozusagen die Gelegenheit jetzt besteht, dass wirklich Leute aus vielen verschiedenen Bereichen mitwirken an der Analyse der Ergebnisse, die Sie zunächst einmal hören, aber die man danach vielleicht auch in einer Debatte etwas näher sich dann anschauen kann. Ich darf sozusagen ganz hochoffiziell in erster Linie begrüßen Herrn Dr. Andrea Bulara in Vertretung von Landesrat Barbara Repetto, die ja zuständig ist auch für den ESF, und es handelt sich ja heute um ein ESF-Projekt, dessen Ergebnisse hier präsentiert werden. Die Simultanübersetzung steht zur Verfügung, falls es jemand brauchen sollte, falls noch jemand dazukommt, sozusagen. Ich hoffe, dass das auch funktioniert, und bitte dann auch sozusagen jeweils sich das Mikrofon geben zu lassen bei den Interventionen, damit auch die verschiedenen Beiträge übersetzt werden können für jene, die die simultane Übersetzung benötigen. Was ich noch hinweisen möchte, ist, wir haben auch eine Konferenzschaltung aufgebaut, und zwar mit dem Dr. Bernd Keplinger von BIP, also von dem Deutschen Institut für die berufliche Bildung. Er hat sozusagen mitgearbeitet an diesem Projekt zusammen mit Friederike Behringer im wissenschaftlichen Komitee, hat aber nicht die Möglichkeit, heute hier teilzunehmen, und deswegen haben wir eine Leitung geschaltet, die jetzt noch nicht aktiv ist, aber sobald sozusagen das technisch dann auch funktioniert, wird er sozusagen zugeschaltet sein und die Debatte, die Referate mitverfolgen können und sich dann auch in die Diskussion einschalten. Ich begrüße von den externen Referenten somit nur den Dr. Roberto Angotti vom ISFOL. Auch das ISFOL ist Teil des wissenschaftlichen Komitees dieses Projektes. Wir haben also da wirklich sozusagen uns an Institute gewandt, die in diesem Bereich wirklich federführend sind. Ich bitte die Referentinnen und Referenten, sich an die vorgegebenen Zeiten einzuhalten, damit wir sozusagen im Programm bleiben können. Ich bitte auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind zwar in einem kleinen Kreis, da kann man das jetzt sozusagen etwas lockerer nehmen, aber grundsätzlich haben wir das so uns gedacht, dass nach jedem Referat es kurze Klärungsfragen geben kann, also kurze Rückfragen sozusagen sind an den Referenten möglich. Wir bitten aber zur ausführlichen Diskussion sozusagen die Zeit am Ende der Referate, also um die Mittagszeit dann zu nutzen. Wir haben dort circa eine Stunde vorgesehen und wir freuen uns, wenn da sozusagen sei es die Leute aus der Berufsbildung, sei es die Leute von den Gewerkschaften, sei es die Leute von den Arbeitgeberverbänden, sei es die Leute, die selber von Bildungsagenturen sind, in diese Debatte eingreifen. Ja, also die Zielsetzung der Veranstaltung ist, wie bereits gesagt, die Vorstellung der Ergebnisse dieses ESF-finanzierten Projektes TIMES. TIMES ist sozusagen diese englische Abkürzung, sozusagen mit der man sozusagen versucht hat, irgendwo zu schreiben, dass es da geht um die berufliche Weiterbildung in den Betrieben, und zwar in den kleinen Betrieben in Südtirol. Realisiert ist das Projekt worden unter Einbeziehung der Arbeitgeberverbände in Sektoren Handwerk, Handel und Tourismus sowie unter Einbeziehung der Abteilungen für die Berufsbildung. Die wissenschaftliche Supervision, wie gesagt, lag beim BIP und beim ISFOL, Friederike Behringer, Bernd Keplinger und Roberto Angotti. Die Leitung der Arbeitsgruppe lag bei Werner Bramstrahler und Claudia Masera. Der Abschlussbericht ist schon vor einiger Zeit erschienen und hält zahlreiche Beiträge, weil sozusagen das Projekt ziemlich breit aufgeschlüsselt worden ist, sei es sozusagen von der normativen Seite bis hin dann auch zu den Daten zur Weiterbildung und dann auch sozusagen die Ergebnisse der Befragungen selber. Auszugsweise liegen im Foyer draußen auch Beiträge auf, ansonsten sind sie dann über die Homepage zu konsultieren. Und ich nenne noch von den Mitarbeitern, sozusagen vom AFI, Arbeitsförderungsinstitut, neben Werner Bramstrahler, haben auch Mario Giovanacci von den internen Mitarbeitern mitgemacht, aber auch externe Mitarbeiter wie eben die noch nicht genannten Matthias Beggiato, Isabel Teufenbach. Also es war sozusagen doch ein einigermaßen großes Projekt. Zum Thema selber, ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um über Weiterbildung zu sprechen. Jetzt wird nämlich auf Weiterbildung gesetzt, um die Krise zu bekämpfen und die Zeiten der Kurzarbeit sinnvoll zu nutzen. 13 Millionen Euro wurden seitens der ESF-Dienststelle im Rahmen einer Ausschreibung zur Verfügung gestellt. Das ist eine gute Initiative, die Weitblick zeigt. Denn die Ergebnisse werden natürlich erst in einigen Jahren sichtbar werden, von dem, was die Initiativen im Bereich Weiterbildung sind. Bis 15. Mai sind die entsprechenden Ansuchen einzureichen. Wir wissen, dass Weiterbildung der Schlüssel für die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Sicherung eines angemessenen Einkommens ist, aber auch für den sozialen Aufstieg. Das Arbeitsförderungsinstitut hat sich mit diesem Thema bereits mehrmals auseinandergesetzt. Wir haben zum Beispiel in den Studien des ASTAT mit dem ASTAT zur Einkommensverteilung gesehen, dass sich diese Erkenntnisse bestätigen. Wir haben auch in der Befragung der Lohnabhängigen gemerkt, welchen Schlüsselwert eigentlich die Weiterbildung hat. Aber über die rein normativen Bekundungen hinaus und über das, was in den Kollektivverträgen ganz allgemein steht, ist es so, dass dann in der Umsetzung Weiterbildung, insbesondere berufliche Weiterbildung in den Unternehmen, doch ein relativ komplexes und schwieriges Thema auch ist. Das heißt, es muss einmal überhaupt geklärt werden, ist Weiterbildung im Betrieb die beste Lösung, um den Qualifikationsbedarf abzudecken? Man muss schauen, wie ist die Sicht des Unternehmens, welche Auffassungen, welche Wünsche haben dazu die Arbeitnehmerinnen? Dann ist die Frage, welche Weiterbildung ist erforderlich und zweckmäßig? Ist es eine allgemeine oder eine betriebsspezifische Weiterbildung? Entscheidet einfach die Unternehmensleitung, werden die Arbeitnehmerinnen einbezogen oder werden die Gewerkschaften auch mit einbezogen? Ist das also eine sozialpartnerschaftlich abgestimmte Bildungsinitiative? Dann ist die Frage zu klären, wer finanziert die Weiterbildung, wer darf teilnehmen, wer ist interessiert, wer hat Zeit, wer ist im Betrieb überhaupt abkömmlich, um an der Weiterbildung teilzunehmen. Dann findet sie während der Arbeitszeit oder außerhalb statt und die Frage dann auch des Angebotes, welche Kurse gibt es überhaupt, ist genügend Information vorhanden über das Angebot, gibt es nur Katalogkurse oder werden diese irgendwo spezifisch zugeschnitten auf die Bedürfnisse. Und dann dieses Recht der Weiterbildung, ist es auch einlösbar? Wir sehen also, dass es sozusagen ein sehr vielschichtiges Thema ist und wir werden im Zuge dieser Ausführungen der einzelnen Referenten auch sehen, dass wir sozusagen doch noch einen Weiterbildungsbedarf haben, bezogen auf bestimmte Schichten, insbesondere die Arbeitnehmerschichten mit geringerer Ausbildung. Wir wissen, dass ältere Arbeitnehmerinnen sozusagen weniger Ausbildung und Weiterbildung machen. Das heißt, eigentlich ist es ein großes Feld, eine große Herausforderung, in der auch in Südtirol, obwohl wir sozusagen von der finanziellen Ausstattung sehr gut sozusagen hier bestückt sind, ein Feld, wo eigentlich noch viel mehr getan werden muss und wo vor allen Dingen geschaut werden muss, inwiefern dann die Effektivität, die Wirksamkeit der Weiterbildung dann auch gemessen werden kann, damit auch das alles umgemünzt wird in Erfolge, in Resultate. Und wenn wir jetzt von der derzeitigen Wirtschaftskrise ausgehen, dann sozusagen stellt sich umso mehr dieses Thema der Wirksamkeit dieser Interventionen. Wenn also über ESF so viel Geld ausgegeben wird, ist dann effektiv die Frage, ja, wird auch sozusagen darauf geschaut, ob diese Weiterbildung dann zweckmäßig ist, ob sie sozusagen berufliche Qualifikationen verschafft, die vollwertig sind, die zertifizierbar sind, werden diese Qualifikationen in den Betrieben auch anerkannt oder nicht. Ja, damit habe ich eigentlich schon etwas eingeführt, ganz allgemein in dieses Thema. Und ich leite jetzt sozusagen dann schon über dann zu dem Referat von Werner Bramstrahler. Er hat sich gemeinsam mit Matthias Beggiato die Mühe gemacht, die vielen Interviews und Focus Groups, die gemacht worden sind, um in sozusagen sowohl die Betriebsleitungen als auch, aber auch die Arbeitnehmerinnen in den verschiedenen Sektoren zu befragen. Er hat sich die Mühe gemacht, das sozusagen in Relation zu setzen mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung und dann auch zu schauen, den Nutzungswert dieser Ergebnisse herauszukristallisieren und dann auch zu schematisieren. Er hat also immer wieder die Ergebnisse auch in Kategorien zusammengefasst und ich glaube, dass das sehr, sehr interessant ist für gerade diese Konstellation von Teilnehmerinnen und von Mitdiskutanten. Ich bin auch froh, dass er sozusagen sich die Mühe gemacht hat, gerade auch für die Teilnehmenden, für die involvierten Unternehmerverbände sozusagen Antworten zu geben, aus ihrer Sicht sozusagen, was die Erkenntnisse sind, die sie daraus gewinnen können, aus dieser Studie, und das somit sozusagen auf verschiedenen Ebenen, also sei es im Bereich der beruflichen Bildung, sei es im Bereich der Gewerkschaften, sei es im Bereich auch der Verbände, aber auch der privaten Anbieter, sich doch sehr, sehr viele Ansatzpunkte ergeben, wo diese Studie dann auch einen konkreten Nutzungswert hat. Wir werden also jetzt von Werner Bramstrahler sozusagen hören, Themen, die Gründe für das Weiterbildungsverhalten in den Kleinstunternehmen, die Effekte der Weiterbildung, mögliche Barrieren und die Ursachen mangelnder Weiterbildungsaktivität. Ein weiteres Thema, das im Zuge dieser Studie eigentlich immer deutlicher sich herausgestellt hat, ist, dass es in den, vor allem in den kleinen Betrieben, sehr, sehr viele Formen eigentlich von Weiterbildung gibt, die nicht immer als solche deklariert sind, also auch sogenannte informale Weiterbildung. Die hat gerade in den kleinen Unternehmen einen besonderen Stellenwert, und dadurch, dass sie vielleicht noch weniger bewusst ist, sei es auf der Unternehmensebene, sei es auch in der ganzen Bildungsplanung, denke ich, ist es gut, dass sozusagen man sich mit diesem Thema auch befasst und da versucht, für die Zukunft dann Bedingungen zu setzen, damit hier sozusagen das Potenzial auch dieser informalen Weiterbildung besser genutzt werden kann. Ja, damit genug der Einführung. Ich kriege da ein Handzeichen. Vielen Dank. Und zwar bitte ich noch um eine kurze Intervention von Dr. Andrea Bulara in Vertretung von der Frau Landesrat Barbara Repetto. Und dann kommt Werner Bramstrahler mit seinem Referat zum Zug. Buongiorno. Io sono incaricato di portare il saluto dell'assessore, del mio assessore Barbara Repetto, assessore alla formazione professionale, lo faccio volentieri in questa sede. Molte cose che volevo dire in qualche modo, per cui il mio intervento sarà brevissimo, l'ha già in qualche modo indicate Carl Godauner. Direi così, con l'assessore io ho una lunga tradizione di collaborazione, quando ancora era direttrice di ripartizione della formazione professionale italiana. Devo dire che è un assessore che ha sempre badato alla qualità della formazione e alla qualità della formazione continua. Io da anni coordino il servizio di formazione continua e abbiamo in qualche modo perseguito sempre una ricerca su quali elementi possano da una parte promuovere la formazione continua sul territorio e dall'altra parte possano promuovere la qualità della formazione continua. È chiaro che è un sistema. Lavoriamo a un sistema pubblico di formazione continua, per cui diciamo, il nostro riferimento principale era l'individuo, era il singolo lavoratore che voleva accedere a percorsi di formazione. Ma è anche vero che se parliamo proprio di piccola impresa, di microimpresa, la logica del promuovere la formazione al singolo lavoratore si avvicina moltissimo alla logica del promuovere la formazione continua nella piccola e nella microimpresa. Insomma, direi i meccanismi sono molto simili. Per contro, lì dove la grande impresa, ben strutturata, riesce a organizzare la propria formazione nei tempi e nei modi dettati dalla propria organizzazione interna, ecco che la microimpresa invece è caratterizzata da tempi di produzione, caratterizzata da forme organizzative che in qualche modo determinano tempi e modi di formazione. Allora l'idea è proprio quella di dover accompagnare queste piccole organizzazioni, doverle in qualche modo accompagnare a percorsi, a momenti di formazione interna. Insomma, questo è stato un po' quello che ci ha mosso. Anch'io avevo così, proprio come operatore della formazione professionale, qui vedo anche i colleghi della formazione professionale tedesca e sono contenti anche perché questo percorso l'abbiamo fatto assieme. Mi ero segnato dei momenti, io citerò solo così i titoli, le quattro cose che mi piacerebbe sentire, cioè che mi piacerebbe sentire, che mi piacerebbe discutere in questo evento. Sono il ruolo della formazione professionale pubblica, è un po' anticipato questa cosa, insomma, no? Cioè, da un'attenzione all'individuo, alla piccola impresa. Sono l'analisi degli elementi che concorrono alla trasmissione della conoscenza, specialmente nella microimpresa. Se di qualità di formazione si parla, bisogna incominciare a capire quali sono i tempi e i luoghi dell'apprendimento nei processi di formazione continua. Sono un confronto sugli interventi e sulla strumentazione della formazione pubblica. Io sono un operatore di formazione, insomma, questo è quello che e questo è il taglio che vorrei dare a un mio anche futuro intervento. Sono gli interventi e la strumentazione della formazione pubblica che concorrono alla formazione in impresa. E per ultimo sono quelle che le possibili azioni per fronteggiare l'attuale crisi economica anche nella piccola impresa. Insomma, sono un po' queste. Mi piacerebbe, diciamo, che così anche il confronto fra operatori presenti che per ruolo agito vedono lo stesso oggetto con mille sfaccettature, no? Mi piacerebbe rimbalzarsi un po' su questi temi. Auguriamoci un buon lavoro e grazie. Ich versuche jetzt Ich wollte nur, bevor Werner Bramstahler mit seinen Ausführungen beginnt, Bernd Keplinger begrüßen. Ich sehe, dass er jetzt zugeschaltet ist. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Und ich werde dann sozusagen bei Gelegenheit, sozusagen nach den Referaten jeweils, auch das Wort an ihn richten. Vielleicht, dass er eine kurze Frage oder kurze Stellungnahme dann auch sozusagen ad hoc machen möchte.